Erster Ahas war 20 Jahre alt. Er wurde König in Jerusalem. Er regierte 16 Jahre lang. Zweiter erlebte wie die Könige von Israel. Er machte Figuren für den Gott Baal. Dritter, er verbrannte Opfer im Tal Ben Hinnom. Er verbrannte sogar seine Söhne im Feuer. Vierter, er opferte auf den Hügeln. Er opferte unter jedem grünen Baum. Fünfter, Gott gab ihn dem König von Syrien. Die Syrer besiegten ihn. Auch der König von Israel besiegte ihn. Sechster, Pekach tötete an einem Tag 120.000 Männer in Juda. Sie hatten Gott verlassen. Siebter, Sichri tötete den Sohn des Königs und zwei wichtige Beamte. Achter, die Israeliten nahmen 200.000 Menschen gefangen. Sie nahmen auch viel Beute mit. Neunter, ein Prophet namens Odet war dort. Er sagte, Gott war zornig auf Juda. Zehnter, ihr wollt diese Menschen als Sklaven halten. Ihr habt auch Fehler gemacht. Elfter, schickt die Gefangenen zurück. Gott ist sehr zornig auf euch. Zwölfter, Anführer aus Ephraim standen auf. Sie hießen Asaja und Berechja. Dreizehnter, sie sagten, bringt die Gefangenen nicht hierher. Wir haben schon genug Schuld. Vierzehnter, die Soldaten ließen die Gefangenen frei. Sie gaben die Beute zurück. Fünfzehnter, Männer gaben den Gefangenen Kleidung. Sie brachten sie nach Jericho. 16. König Ahas bat den König von Assyrien um Hilfe. 17. Die Edomiter kamen und besiegten Juda. Sie nahmen Gefangene mit. 18. Die Philister nahmen viele Städte ein. Sie blieben dort wohnen. 19. Gott bestrafte Juda wegen Ahas. Ahas war Gott nicht treu. 20. Der König von Assyrien kam. Aber er half Ahas nicht. 21. Ahas gab dem König von Assyrien Gold aus dem Tempel. Es half ihm nicht. 22. Ahas blieb Gott gegenüber nicht treu. Er machte neue Fehler. 23. Er opferte den Göttern von Damaskus. Er dachte, sie helfen ihm. 24. Ahas machte die Geräte im Tempel kaputt. Er schloss den Tempel. 25. Er baute Plätze für fremde Götter. Er machte Gott zornig. 26. Alles über Ahas steht im Buch der Könige von Juda und Israel. 27. Ahas starb. Man begrub ihn in Jerusalem. Hiskia wurde König.